Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. So, der Holarius hier fürs Krähennest. Bei mir sind Thomas Küppers und Olaf Wegner. Und wir wollen reden über den Montagabend, wo ihr in Berlin wart und euch mit den Grünen getroffen habt. Genau, wir haben uns mit den Grünen getroffen. Die haben uns eingeladen ins Sputnik-Kino in Berlin-Kreuzberg und zum ersten Kennenlernen in Bezug auf das bedingungslose Grundeinkommen. Das sind alles die Grünen, die uns da eingeladen haben, sind alles Grundeinkommensbefürworter. Die haben es so schon genannt, Grundeinkommensaffine. Und ja, wir wollen mal so ein bisschen darüber reden und man wollte halt ins Gespräch, in Dialog kommen. Und ich denke mal, das kann ich mal vielleicht schon vorwegnehmen, das ist uns ganz gut gelungen. Ja, einer dieser Grünen war der Hans-Christian Ströbele, der ja einer der prominenteren Köpfe auch ist. Wie viele Piraten waren da? Also wir waren so grob, ich glaube, acht MdBs und der Christian war halt, Ströbele war halt nicht dabei. Ja, das ist der, den kennen die meisten Leute aus der Tagesschau und Co. Der ist der einzige Grüne, der eine Direktkandidatur geschafft hat, und zwar auch in Berlin-Kreuzberg. Und das ist derjenige, der zum Beispiel aktuell im NSU-Aufklärungsausschuss drin sitzt vom Bundestag, der ist Mitglied des Bundestages und dort schon häufiger, gerade sonntags sieht man den häufiger in Bericht aus Berlin und Tagesschau und Tagesthemen, immer wenn es um NSU-Affäre geht. Es waren jede Menge Grüne da, also waren so ungefähr 6, 7 und haben natürlich ein paar Leute, die da auch drumherum dazugehören, unter anderem Beate Müller-Gemmecke, dann haben wir die Sylvia Kotting-Uhl war zum Beispiel da, der Arft Wagner war da, die Monika Laza, die Valerie, ich habe ganz schlechtes Namensgedächtnis, da muss ich mir nochmal überlegen, der Strengmann Kuhn und von Piratenseite waren ungefähr doppelt so viele wie wir. Da waren diverse Leute. Ich meine, die prominentesten ist der Johannes Ponada war da, dann die Anke Domscheit-Berg, dann Robert Ulmer war zum Beispiel da, der Alexander Spieß, der im Abgeordnetenhaus in Berlin sitzt, war da. Ja, Olaf Wegner war da. Der hier für NRW bei uns im Landtag sitzt und hier auch mit im Channel ist. Und noch sehr viele andere Piraten, die aus dem Bundesgebiet teilweise angereist sind, aber größtenteils aus Berlin stammen. Der Richard Rath war zum Beispiel nochmal da, ist auch ein Koordinator von den Sozialpiraten. Der Simon Stützer war da, der hat es auch organisiert. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle an ihn. Das hatte wirklich sehr gut gemacht. Wir hatten Piratorama da, das Ganze wurde ins Internet gestreamt, die sind sehr schnell eingesprungen. Der Johannes hat dafür aus seinem Budget ein bisschen Geld zur Verfügung gestellt. Piratoramas kostet ein paar Euro, die haben halt ein bisschen Kosten. Jo, und dann haben wir uns 2 Stunden unterhalten. War das erstmal ein bisschen abtasten oder seid ihr gleich zum Thema? Also es war. Olaf, möchtest du? Ich hab schon so viel gesagt. Ja, also ich bin ja erst um 18 Uhr gekommen und dann ist mir aber auch gesagt worden, dass vorher noch gar nicht so viel gelaufen sei. Deswegen, also so von Mengen her und wer da war, das habe ich eigentlich auch nur so vom Sehen her mitgekriegt, weil sich die Leute ja schon vorher vorgestellt hatten. Es war im Grunde genommen ein Beschnuppern und zwar in der Art, dass von sehr vielen Leuten, sowohl von den Grünen als auch von Piraten, als auch von Leuten, die nicht unbedingt Piraten sind, sondern eher dem Netzwerk Grundeinkommen oder bedingungsloses Grundeinkommen beziehungsweise von Grundeinkommensvereine dort und man kann sagen, jeder hat so ein bisschen ungefähr das gesagt, was er sich darunter vorstellt. Es war zum Teil, ist es etwas abgedriftet in eine doch politische Diskussion im Sinne von wegen, wie steht man zu Umverteilen und so. Das Ergebnis im Grunde genommen war am Schluss das, dass man gesagt hat, dass man sich weiterhin treffen möchte und dass man das versuchen möchte in allen möglichen Parteien, speziell allerdings bei den Grünen, das Thema attraktiver zu machen und darüber sehr wahrscheinlich, so sieht's aus, zumindest bei den Grünen, über eine längere Kampagne das Thema stark in die Öffentlichkeit zu drücken oder in die Öffentlichkeit zu bringen und dem, so wie ich die Stimmung aufgenommen habe, werden wir Piraten uns dort anschließen, je nachdem, sage ich jetzt mal, wie gut die Zusammenarbeit in Zukunft mit den Grünen da auf dem Gebiet klappen wird. Korrigier mich, Thomas, wenn ich jetzt irgendwas noch vergessen habe oder du das unter Umständen etwas anders siehst. Nein, das ist schon so in die Richtung gegangen. Ja, also jetzt mal vielleicht für den Zuschauer, der draußen zuhört, was ist denn das bedingungslose Grundeinkommen? Also die Piratenpartei hat sich in Offenbach auf dem Bundesparteitag vor einem Jahr dazu entschieden, ins Wahlprogramm Antrag zum bedingungslosen Grundeinkommen aufzunehmen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein neues Steuer- und Sozialsystem, welches wir stark unterstützen in der Partei. Es geht dabei darum, sozusagen alle Transferleistungen des Staates, die der Staat an jeden Bürger auszahlt, ja, oder an die meisten Bürger auszahlt, fair auf alle Bürger und möglichst unbürokratisch auf alle Bürger zu verteilen, weil gerade durch die Bürokratie, nicht nur bei, man kennt das aus dem ALG-2, Hartz-IV-Bereich, sondern auch in vielen anderen Bereichen, ist das immer wieder ein Problem. So, und es gibt natürlich, was auch da behandelt worden ist, und was das auch ganz gut löst, das bedingungslose Grundeinkommen, ein sogenanntes Umverteilungsproblem. Das heißt, dass gerade die Schwächeren in unserer Gesellschaft meistens etwas benachteiligt sind, ja, zum Beispiel die Altersarmutsdebatte, die aktuell in Deutschland hegt. Und auf der anderen Seite ist das halt natürlich so, dass, ich sage das jetzt etwas plakativ, die Reichen, ja, also die Stärkeren unserer Gesellschaft, teilweise nicht genügend für die Finanzierung dort herangezogen sind oder Möglichkeiten haben, halt das Geld auf andere Wege am Staat entweder vorbeizuschaffen oder so anzulegen, dass es steuerlich begünstigt ist. Und das nennt man halt Umverteilungsproblem. Ja, davon gibt es in Umverteilen mit Fair in der Mitte. Machen Großdemonstrationen nächste Woche, diese Woche am Samstag, am 29.09. Unter anderem hier in NRW, in Lippstadt, in Bochum und in Köln sind sehr große Demonstrationen geplant. Werdet ihr sicherlich im Fernsehen sehen und sicherlich habt ihr auch schon mal über Umverteilen halt gehört im Fernsehen, weil das in letzter Zeit häufiger in den Medien war. Das ist halt auch ein großes Problem. Und da ist natürlich klar, dass diese Themen dort auch genannt worden sind. Das war natürlich, ich sag mal, das drückt die Leute jetzt in gewisser Weise für die Veranstaltung vielleicht nicht so das, was da so unbedingt zielführend waren. Aber ich will das gar nicht jetzt hier unter Scheffel stellen. Es geht, bei dieser Veranstaltung ging es einfach jetzt erstmal darum, uns kennenzulernen. Sprich, die Leute, die in den Grünen dafür aufstehen, für das bedingungslose Grundeinkommen, die haben auf Landesebene, haben sich schon der ein oder andere Landesverband dazu bekannt, zwar immer sehr knapp, also nicht wie bei uns mit einer satten Zweidrittelmehrheit, sondern mit so gerade vielleicht 55-60%. Und in manchen Bereichen haben sie es abgelehnt und sie schaffen es nicht, das auf Bundesebene bislang, noch nicht, ne, auf Bundesebene vorwärts zu kriegen, das Thema. Das sind so schon mal die generellen Sachen, worum es da überhaupt ging. Ja, würde ich jetzt mal einfach mal abgeben. Ich muss ein paar Fragen beantworten. Oder wolltest du? Ja, ich wollte noch sagen, weil das war eine Sache, die mir sehr, sehr positiv doch aufgefallen ist an dem Treffen oder was sehr, sehr positive Sache hängen geblieben ist, dass die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen auch als eine Verteilungs-, also auch als ein Verteilungsproblem innerhalb der Gesellschaft gesehen wird. Zumindest von vielen Leuten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl bei den Grünen, dass sie da zumindest auf der sozialen Überlegung mitschwingen, dass, ja, ich sag's mal so, Grundeinkommen ist nicht gleich Grundeinkommen. Man kann auch sehr, sehr unsoziale Modelle von Grundeinkommen basteln. Will ich jetzt nicht einzeln darauf eingehen, welches Modell ich als was betrachte, es ist auch egal. Aber es ist schon ziemlich klar, dass dieses Problem des Umverteilens mit F-A-I-R geschrieben doch ganz klar in diese Debatte mit dem Grundeinkommen hineingeht und dass dort auch nach sozialverträglichen Grundeinkommensmodellen beziehungsweise nach sozial gerechten Grundeinkommensmodellen, wenn dann gesucht wird, nach solchen gesucht wird. Man hat sich natürlich jetzt auf dem Treffen, sobald irgendwelche Modelle angesprochen worden sind, nicht weiter irgendwie darüber unterhalten, was auch sicherlich den Rahmen in den 2 Stunden völlig gesprengt hätte. Aber das war wirklich so mit das Positivste, das sehr, sehr Positive, was ich aus dem Gesprächen mitgebracht habe. Ja, dann würde ich ja eigentlich jetzt festhalten wollen. Ich finde es erstmal eine gute Sache, dass die Grünen da auf die Piraten zugehen. Das ist eine Sache des Miteinanderarbeitens, finde ich sehr sinnvoll und sehr gut. Und wenn ihr da dann auch dementsprechend freundlich und gleichberechtigt aufgenommen worden seid, finde ich es umso besser. Wie seht ihr die Diskussion, die ja jetzt auch noch nicht vollständig in der Piratenpartei zu Ende ist? Müssen wir da auch immer noch weiter dran arbeiten oder ist das jetzt für euch oder habt ihr das Gefühl, das ist jetzt eigentlich klar oder durch? Also so ganz durch ist das nicht. Wir sind ja ganz schön gewachsen. Ne? Das muss man ja auch ganz klar hier sagen. Und wo bei uns aktuell die Problemchen sind in diesem Bereich ist, wir müssen natürlich schauen, dass jeder auf dem Stammtisch auch weiß, was das bedingungslose Grundeinkommen ist und dass er das vor allen Dingen jetzt auch mal in den Infoständen oder auch in seiner direkten Umgebung als in Anführungszeichen betrachtet Missionar für die Piratenpartei den Leuten dort auch recht gut rüberbringt. Ne? Es wurden ja schon Flyer gemacht. Es gibt unter anderem den zum 1. Mai von den Berliner Sozialpiraten, die ja auch sehr stark da anwesend waren. Dann gibt es einen Flyer nochmal zum Sozialstaat 3.0, der allerdings nicht offizielles Parteiprogramm ist, wo auch nochmal die Probleme im heutigen Steuer- und Sozialsystem halt sehr plakativ dargestellt worden sind. Die kann man sich jetzt schon auf unserer Webseite, auf den sozialpiraten.piratenpartei.de runterladen, oben einfach unter Werbematerialien bei Modelle ist das, klicken. Wer sich da halt nochmal, auch an dieser Stelle nochmal gesagt, an die vielen Piraten, die jetzt zuhören und auch Nicht-Piraten, die Interessierten, wir haben ja, steht alle 2 Wochen, also übernächste Woche ist das schon wieder soweit, Mumble der Sozialpiraten, da kann man auch halt hinkommen, mal Fragen stellen oder mal einfach eine E-Mail schreiben an uns, sodass man mit uns in Kontakt tritt. Wir können dort nicht nur den einzelnen Leuten das erklären, wir können halt auch Referenten stellen. Wir haben die Sozialpiraten ist ein Netzwerk auf Bundesebene, was in ganz vielen Arbeitskreisen zusammenarbeitet und auch einen sehr großen Pool an Leuten hat, die sehr sicher sind im bedingungslosen Grundeinkommen. Und dann könnt ihr euch mal zum Beispiel für euren Stammtisch jemanden holen, der euch dann mal so in 2 Stunden, also eine Viertelstunde reicht nicht, ne? Das muss man ganz klar sagen, so mal so in 2 Stunden, 1 Stunde euch einen Überblick gibt. Ja, beim bedingungslosen Grundeinkommen, das hat Herr Olaf schon gesagt, gibt es sehr viele Modelle. Die sind momentan so zum Betrachten, dass man sich das halt mal vorstellen kann. Ne, das ist halt noch nicht offizielle Beschlusslage, so weit sind wir auch noch nicht. Und das war halt auch zum Beispiel einer der Themen, wie weit sind wir denn bei der Umsetzung des bedingungslosen Grundeinkommens? Also ganz einfach, bislang war im Parlament in Berlin, war nicht, oder im Bundestag, war halt irgendwie nicht, bislang noch gar keine Ambitionen, etwas in die Richtung zu unternehmen. Ja, dafür sind noch gar keine klaren Mehrheiten dort. dann, das ist eine Mammutaufgabe, das muss man auch ganz klar sagen, das ist gerade dann später auch im persönlichen Gespräch mit dem einen oder anderen Abgeordneten so rübergekommen, dass, was ich davon mitnehme, dass das halt noch ein ganz schöner Gang nach Canossa sein wird, ja, das einzuführen oder das auf jeden Fall da in die breite öffentliche Diskussion zu bringen. Stichwort mal eine Expertenkommission, die sogenannte Enquete-Kommission. Und das nächste ist halt, das ist halt eine riesige Mammutaufgabe. Man muss sich überlegen, wir müssen all diese ganzen Gesetze umstellen, da müssen in den Gesetzestexten müssen riesige Stellen entweder rausgestrichen werden, umgestellt werden, die Verwaltung muss angepasst werden. Das ist ein Mammutprojekt. Das ist halt nicht, was man irgendwie in einem Jahr durchbekommen wird, ja, sondern etwas, was man halt einfach lange braucht, um das umzusetzen. Aber was auch wichtig war auf dem Treffen, ja, nicht nur so zwischendurch, dass man es halt da halt auch angesprochen hat, sondern auch in den persönlichen Gesprächen ist halt rübergekommen, dass das ALG2, das sogenannte das Hartz-IV-System, was damit im Zuge auch der Agenda 2010 halt eingeführt worden ist, dass dieses aktuelle Steuersystem kurz vor Ende ist. Ja, also ich denke mal, es wird vielleicht noch 15, 20 Jahre dauern, dann trifft uns der demografische Wandel in Deutschland, sprich die Babyboomer-Generation, die einen sehr Großteil unserer Bevölkerung ausstellt, geht dann in Rente und dann wird das System überlastet. Natürlich auch gleichzeitig, wie wir wissen, dass wenn zum Beispiel uns große Inflation treffen würde, dann würde das System auch ziemlich zum Scheitern sein. Das zweite ist ja, dass halt das Hartz-IV, ALG-2 halt auch ein bisschen die Mittelschicht abfrisst, ja, dass die immer mehr Leute zu aufstockern werden. Und wir haben da halt entweder mal ansatzweise oder im persönlichen Gespräch halt mit den Leuten dann drüber gesprochen. Und ich denke mal, alle, die Leute, die dort waren von den Grünen, die Grünen haben ja damals mitgestimmt, das muss man ganz klar sagen, das war auch eine ganz heiße Diskussion bei denen in der Partei, das Hartz IV einzuführen. Und die Leute, die dort waren, sind natürlich Gegner von dem System, das muss man ganz klar sagen. Und da wurde halt auch, das war auch so ein Moment, wo die sich das mal gefallen lassen mussten, natürlich auch auf denen noch ein bisschen rumgehackt. Ja, weil das sind da viele Leute, die davon betroffen sind, die sind überhaupt nicht glücklich. Ne? Ja, und ansonsten, so allgemein kann ich von meinem persönlichen Eindruck einfach nur sagen, es war erstmal das Gespräch, was auch übertragen worden war, das war jetzt, sagen wir mal, ein erstes Kennenlernen. Ganz nüchternes erstes Kennenlernen. Und danach sind wir halt noch in der Kneipe gegangen. Da konnte man den einen oder anderen, es waren nicht alle dabei, nochmal so im persönlichen Gespräch sehen. Wir haben auch ein bisschen erzählt halt über den, über den parlamentarischen Alltag, was da halt im Bundestag abläuft, welche Arbeiten dahinter sind, ja. Und da hat man schon ein gewisses Gefühl gekriegt, was das A für eine Mammutaufgabe ist, B, wo da auch die Grenzen sind, C, auch das bei denen, das bei uns auch in der Partei sich gezeigt wird, es wird ziemlich viel auf den Modellen rumgefuchst. Eine Diskussion, die ich meiner Meinung nach nicht ganz so zielführend ist, sondern dass man sich eher erstmal prinzipiell darauf vereinigen sollte, die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens vorwärts zu treiben und gleichzeitig natürlich an Modellen zu arbeiten, aber das ist halt uns da noch ein Masterplan, den wir doch erstellen müssen, dass wir das jetzt langsam angehen müssen, ja, und dass wir auch vor allen Dingen in den ganzen vielen bedingungslosen Grundeinkommen Befürwortern, ja, dass wir dort denen erzählen müssen, hör mal, das ist noch eine ganze Menge Arbeit, ne? Und da müssen wir jetzt alle dran arbeiten, ne? Und das fand ich, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der bei diesem Treffen herausgekommen ist. Vielleicht jetzt zum Abschluss, ich habe jetzt einen sehr langen Wortbeitrag gemacht. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir weiter im Dialog, wichtig, Dialog bleiben wollen. Ja, wir haben also unter anderem halt, wo haben wir gesagt, was hier eine parteiübergreifende Sache ist, würden wir gerne eine neutrale Instanz damit beauftragen. Da haben wir das dieses Netzwerk Grundeinkommen, was halt auch da stark vertreten ist, gefragt. Die haben sich so ein bisschen gesträubt, muss man mal so ganz ehrlich sagen. Die sagten, also sie hatten Bedenken bezüglich ihrem Personal und dass sie vielleicht nicht genug hätten. Da hoffe ich mal, dass da trotzdem ein Impuls kommt. Ansonsten müssen wir da noch ein bisschen drunter helfen. Das zweite ist, wir haben sie halt mal ganz konkret eingeladen, ob man nicht erstmal, also jetzt sind wir ja dran, sie haben uns eingeladen, ne? Jetzt müssen wir für einen Raum etc. sorgen und nochmal ein Treffen organisieren. Und dass wir dann halt mal schauen, dass wir da so ein Treffen halt abhalten. Da kam ein bisschen, hat man schon gemerkt, so ein bisschen Bremsen, ja. Weil es ist ja auch der Wahlkampf, das wurde auch mal so offen gesagt, steht jetzt im Raum. Und aber die Leute waren nicht abgeneigt dem Ganzen. Also wollen wir da doch mal ein bisschen, wir haben uns ja die Zusammenarbeit, uns interessiert es da jetzt nicht so, dass wir hier jetzt einen riesen Wahlkampf vor der Tür haben, sondern in diesem Bereich, natürlich, der Wahlkampf ist natürlich für uns jetzt sehr entscheidend, keine Frage, ne? Aber ich denke, wir sollten schon unsere Linie weiterführen, dass man halt die Zusammenarbeit mit anderen Parteien viel, viel stärker gestaltet. Und damit haben wir ja sehr große Erfolge erzielt. Und diesen Weg sollten wir weitergehen. Und auf jeden Fall, dass man hat auch da die ein oder andere Visitenkarte ausgetauscht, dass man halt die Leute dann halt einlädt, auch zu unseren Treffen, wenn wir zum Beispiel nochmal so ein Sozialcamp machen, das ist ja für Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres eingeplant, dass wir dann nochmal, dass wir die dann auch dazu gezielt Gezielt einführen, vielleicht einführen, kommt vielleicht kommt einer. einer. Ja, ich denke, wir haben ja einfach, wir sagen ja einfach, dass uns die Themen dann wichtiger sind als der Wahlkampf sogar im Notfall. Und da müssen wir hinterstehen. Das ist nun mal Parteilinie. Und wenn wir es irgendwie schaffen, diese Idee, wovon ja die meisten von uns überzeugt sind, auch in andere Parteien reinzubringen, dann ist das erstmal verdammt wichtig. Ja, eigentlich haben wir noch was? Olaf, hast du noch was? Ja, weil du vorhin das angesprochen hattest mit dem, ob das eigentlich bei uns schon durch sei oder ob wir noch viel arbeiten müssen. Wir müssen uns, glaube ich, langsam mal auf eine, tja, die Piraten müssten sich langsam mal auf eine Linie einigen, wie sie das Ganze präsentieren wollen. Oder man müsste sagen, oder wie sie das Ganze in die Bevölkerung tragen wollen. Oder man müsste sagen, dann macht's jeder auf seine Art, weil es gibt zwei ganz, ganz große Differenzen, die bestehen einfach noch. Es gibt einmal, ich sag jetzt mal so die zwei Extreme. Da gibt's natürlich wahnsinnig viele Grauzonen zwischen, ist klar. Die Extreme sind, wir machen uns überhaupt keine Gedanken über die Finanzierung oder die Durchführung, sondern wir propagieren nur oder wir fordern nur das bedingungslose Grundeinkommen und sagen nichts dazu zu zahlen, geben wir gar nicht raus. Wir nehmen nur die Definition des Netzwerks Grundeinkommen oder des Netzwerks bedingungsloses Grundeinkommen. Und das andere Extrem ist dann, wenn man nicht mit einem klaren Modell, was schon bis zum Ende durchdacht ist und wirklich völlig durchgerechnet und unter Umständen auch von, selbst diese Überlegungen gibt's oder gab es jetzt schon von Wirtschaftsinstituten durchgerechnet ist, dann ist es blödsinnig, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, weil die Argumentation ist dann da, weil dann die Leute sowieso immer genau diese Fragen stellen werden. Die werden immer wieder diese Fragen stellen, von wegen, wie wollt ihr das denn machen? Wie stellt ihr euch das vor? Wie soll das denn funktionieren? Wenn man jetzt an Leute herangeht mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und den Leuten das näher bringen möchte, die Idee. Und zwischen diesen zwei Extremen muss irgendwie ein Weg gefunden werden, meiner Meinung nach. Und das wird, glaube ich, die Mammutaufgabe für uns im Wahlkampf sein, weil wir haben es ja nun mal eben im Wahlprogramm stehen. Auch wenn wir da drin stehen, haben eine Enquete-Kommission. Trotzdem sind viele Leute der Auffassung, ohne ein Angebot, ohne ein konkretes Angebot, in dem Sinne, dass man wirklich ein Modell hat, wird das nicht viel bringen, weil das dann den Leuten auch irgendwie mal zu weit weg bleibt. Und die andere Seite, also jetzt die extrem Gegenseite, die sagt, wir wollen überhaupt nichts über Zahlen, überhaupt nichts über Modelle sagen, die sagt immer so, ja, man kann es ja sowieso nicht ausrechnen. Man weiß ja sowieso nicht, was passiert, wenn das bedingungslose Grundeinkommen kommt, wie sich die Gesellschaft entwickeln wird. Das heißt, Prognosen darüber hinaus sind sowieso in deren Augen oft nicht möglich. Und vielen Leuten die diese Meinung vertreten, die vertreten auch ganz klar die Meinung, mir ist es egal, wie das gemacht wird oder so, da will ich mir überhaupt keine Gedanken drüber machen. Das muss nur irgendwie gemacht werden und die vier Kriterien müssen eingehalten werden. fange jetzt gar nicht an, wo ich da stehe. Ich stehe sehr wahrscheinlich irgendwo im Grau, relativ weit auf der Seite von denen, die befürworten, dass wir auf jeden Fall sozialverträgliche Modelle präsentieren müssen, um überhaupt mit den Leuten in einen längeren Dialog zu kommen. Aber auf jeden Fall die schwierige Arbeit oder die Arbeit in den nächsten Wochen, ich hoffe mal, dass sie nicht noch viele Monate dauern wird, weil das wird das sein, was wir im Wahlkampf brauchen, dass man sich da zumindest auf eine Strategie einigt. Wenn man sagt, ist okay, die Leute, die es völlig ohne Modell machen wollen, die einfach nur die emotionale, philosophische Grundidee transportieren wollen und die Leute damit überzeugen wollen, können das für sich machen und die anderen können ja dann ruhig ihre Modelle, die sie ja auch nur als ein Angebot, als eine Möglichkeitsform immer ja nur präsentieren, können das ruhig machen. Dann haben zumindest immer noch die Leute, die diese Möglichkeitsform präsentieren wollen, die Aufgabe, dass sie sich mal auf eine halbwegs gemeinsame Möglichkeitsformen einigen, weil ansonsten wird man sich auch wieder zu sehr widersprechen. Also es bringt auch nichts, wenn man, wenn dann Modelle gebracht werden, die sich teilweise widersprechen oder ganz, ganz unterschiedliche soziale Ergebnisse mit sich bringen. Da sehe ich ganz intern bei den Piraten, es ist wohl größtenteils Aufgabe der Sozialpiraten, das zu machen, beziehungsweise von den einzelnen AKs, die sich mit dem Thema beschäftigen, diese, ja, sage ich jetzt mal, Strategieüberlegungen irgendwann mal zu sagen, okay, man einigt sich mehr oder weniger auf die oder die Strategie, weil ansonsten wird das Ganze zumindest auch meinem Gefühl nach viel zu diffus beim Bürger sein, weil er dann, sag ich mal so, mit der Aussage, die wir im Wahlprogramm haben, die ist zu wenig griffig, als dass ein wirklicher Bürger was damit anfangen kann, wenn man nicht lange mit ihm in Dialog geht. Und ich kann es relativ schwierig, sage ich es auch mal so, ich versuche es mal einfach sehr, sehr freundlich, ich kann es relativ schwierig ausschließlich über die philosophische, ich brauche irgendwie dann immer auch irgendwie ein bisschen ein konkretes Modell, welches ich mit dem heutigen ein wenig vergleichen kann, um Sozialverträglichkeit, also um die Sozialverträglichkeit eines Modells, was auf einem bedingungslosen Grundeinkommen besteht, zu unserem heutigen darstellen zu können und auch um Vorteile, weil das ist, glaube ich, meiner Meinung nach eine der wichtigsten Sachen, um Vorteile für die Mittelschicht, vor allem auch für mittelständische Unternehmen oder so klar zu machen, weil es gibt in meinen Augen auf jeden Fall Modelle, die von denen auch sogar die mittelständischen Unternehmen mehr profitieren würden, als wie sie derzeit eigentlich glauben, dass sie es von einem solchen Modell tun würden. Und da muss man den Leuten, glaube ich, dann auch die Angst nehmen. Und da müssen wir irgendwie hinkommen, dass man das Ganze. Ja, es hört sich jetzt ein bisschen gemein an, dass wir das Ganze ein bisschen Mainstream-kompatibel in die Bevölkerung bringen. Man muss die Leute immer da abholen, wo sie stehen. Man kann die Leute nicht, man kann nicht immer unbedingt was voraussetzen, sondern man muss immer gucken, wo stehen die Menschen, wovor haben sie Angst und darauf muss man eingehen. Das ist das, was ich hoffe, dass das bis, na, ich sag's jetzt mal optimistisch, bis zum Ende des Jahres zumindest halbwegs innerhalb der Piraten, die dieses Thema für den Wahlkampf nutzen wollen, geklärt ist. Ja, dann ist es jetzt richtig noch zu einem inhaltlichen Podcast geworden. Ich dachte ja erstmal, ihr würdet nur über den Montag reden, aber nee, ist ja wirklich auch spannend geworden. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch für eure Zeit und bin dann mal fürs Krähennest raus. Tschüss. Ciao. Ja, dann tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.